Der türkischstämmige Samet D. aus Hanau kämpft an einem unbekannten Ort in Syrien oder dem Irak auf Seiten einer islamistischen Miliz. In einem Video ist der 21-Jährige mit einem Tarnfleckentuch vor dem Gesicht zu sehen. Er redet seinen Glaubensbrüdern zu Hause ins Gewissen. Und ihr sitzt in den Ländern und trinkt Milch. Ihr isst euer Döner ganz schön, ganz chillig. Wenn du es willst, trage deinen Herren um den Weg nach Syrien, um den Weg nach Ascham. So wie Samet sind 4 weitere junge Männer aus Hanau in den Dschihad gezogen. Einer hat sich bei einem Selbstmordattentat in die Luft gesprengt, einer ist wieder zurück und die anderen beiden kämpfen wohl weiter. Wer unter jungen Muslimen die Frage stellt, wo sich die Männer radikalisiert haben, hört immer wieder von der Bara-Moschee im Stadtteil Lamboy. Hier sollen sie von Predigern ideologisch auf den Kampf gegen die Ungläubigen vorbereitet worden sein. Bis die Salafistengruppe aufflog, war die Moschee in der Stadtgesellschaft quasi nicht existent. Auf Nachfrage erfährt man jedoch bei der Stadt, dass sie bereits 2004 baurechtlich genehmigt wurde. Erst kürzlich habe man dann wieder etwas von ihr gehört, so Oberbürgermeister Klaus Kaminski, SPD. Wir wurden vom Staats- bzw. Verfassungsschutz Ende März 2015 darüber informiert, dass im Kontext der Moschee ermittelt wird, mit dem Verdacht, dass dort Straftaten begangen, vorbereitet werden könnten, insbesondere schwere staatsgefährdende. Seit mehr als 10 Jahren wird die Moschee also betrieben. Niemand prüft offenbar, was dort geschieht. Dabei sind sogenannte Hinterhofmoscheen, in denen ohne Anbindung an das öffentliche Leben einer Stadt gepredigt wird, Verfassungsschützern schon lange ein Dorn im Auge. Sie sehen in ihnen Brutstätten von Radikalisierung. Die Bara-Moschee ist nicht im Hanauer Dachverband der Moscheegemeinden. Dessen Vorsitzender Belül Yilmaz hat für ein Interview keine Zeit. Er ist auf die Medien nicht gut zu sprechen. Am Telefon sagt er, diese würden das Problem aufbauschen, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Yawid Dasane sieht das anders. Er ist vom Islamischen Informations- und Begegnungszentrum in Hanau, einem Mitglied im Hanauer Dachverband. Junge Muslime, die Religion falsch verstehen und radikal werden und das System hier in Deutschland, generell das westliche System, ablehnen, sehen wir als eine Bedrohung. Und es schadet auch dem Image, dem Islam, den Gemeinden, die hier schon seit Jahren ihre Arbeit machen. Dasane und seine Gemeinde lehnen Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ab. Sie lassen sich den Muslimbrüdern zuordnen. Sie wollen den Islam zum staatstragenden Prinzip machen, allerdings nicht durch einen radikalen Umsturz, sondern durch Mehrheiten bei demokratischen Wahlen. Sie sehen im Islam die Lösung für jedes gesellschaftspolitische Problem, auch das der Radikalisierung. Dadurch, dass es um radikale Muslime geht, muss auch der Sozialarbeiter, der muss auch dieses Verständnis haben. Es muss halt auch Religion, Sprach und kultursensibel an die Sache rangegangen werden. Man muss die Jugendliche verstehen, man muss aus deren ihre Brille die ganze Sache betrachten und da geht es nur so. Dasane betont, man habe ausgebildete Sozialarbeiter in den eigenen Reihen. Mürvet Öztürk kennt das Argument, Jugendhäuser und Schulen sollten die Arbeit mit radikalisierten jugendlichen Muslimen überlassen. Die jugendpolitische Sprecherin der Grünen im Hessischen Landtag hält nichts vom Outsourcen der Sozialarbeit an die Religion. Bei Jugendlichen, die aus einer religiösen Unkenntnis quasi durch falsche Informationen zu einer schnellen Radikalisierung geführt worden sind, ob diese Menschen unbedingt mit einem leichteren Islam wieder für unsere Gesellschaft zurückzugewinnen sind, also da bin ich skeptisch. Ich würde eher gerne bei diesen Jugendlichen den Versuch starten, sie in die Mitte der pluralen Gesellschaft zu holen, wo sie eben nicht die eine Religion gegen die andere für besser oder schlechter erachten oder das eine Lebensmodell gegen das andere ausspielen, sondern eigentlich muss man, glaube ich, gucken, historische Fragen stellen, gesellschaftspolitische Fragen stellen. Da ist, glaube ich, die Religion alleine nur ein Aspekt, aber auch nicht der ausschlaggebende Aspekt. Nicht jeder sieht im Islam Leid das Allheilmittel gegen Radikalisierung. Doch die islamischen Gemeinden bringen sich als Retter in der Not gerne ins Spiel. Der Dachverband der Hanauer Moscheegemeinden will sich zwar nicht zu den radikalisierten Jugendlichen äußern, aber so viel ist zu erfahren. Im Herbst will sein Vorsitzender Yilmaz Gespräche mit der Stadt und dem staatlichen Schulamt führen. Es reiche nicht, dass es an den Grundschulen islamischen Religionsunterricht gebe. Es müsse ihn in allen Hanauer Schulen geben, gerne auch mit Beteiligung seiner Gemeinde.